Deutschlandradio Kultur. Lesart. Pegida sei nur die Spitze eines Eisberges und sei der ostdeutsche Vorbote jener politischen Kräfteverschiebung, die mit den jüngsten Wahlerfolgen der AfD auch in Westdeutschland unübersehbar wurde. So die Herausgeber und Autoren des Buches Pegida, Warnsignale aus Dresden. Auf rund 670 Seiten haben sich der Politikwissenschaftler Werner Patzelt von der TU Dresden und der Landesbeauftragte der Konrad-Adenauer-Stiftung, Joachim Klose, auf den Weg gemacht, einem Phänomen näher zu kommen. Zahlreiche Autoren haben sich in diesem Buch gründlich und ausführlich mit Pegida-Sympathisanten und deren Ansichten auseinandergesetzt und sie auch selbst sprechen lassen. Die Autoren haben Ursachen wie Verlustangst hinterfragt und sind dem Phänomen des Sich-Abgehängt-Fühlens von den sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Globalisierung nachgegangen. Sie haben das Gefühl der Fremdbestimmung in einer Einwanderungsgesellschaft analysiert und viele weitere Beweggründe für eine allgemeine Verunsicherung recherchiert und hinterfragt. Auch Handlungsanweisungen zum Umgang mit rechtspopulistischen Bewegungen finden sich in dem Buch. Vor allem aber steht ein Appell am Ende der umfassenden Lektüre. Pegida und AfD verdienen besonders viel Aufmerksamkeit, nicht um ihrer selbst willen, sondern weil sie eine Facette darstellen, die den Erfolg von Rechtspopulisten in ganz Europa Vorschub leisten. Werner Patzelt und Joachim Klose, Pegida, Warnsignale aus Dresden, Thelem Verlag, 668 Seiten, 22 €.